ich muss durchstehen. Bitten von Zeit, ohne Zeitung zu lesen. Verloren in Gedanken, endlose Wachsamkeit. Im stillen Schweigen, doch Aufmerksamkeit vorhanden. In endloser Qual, ich muss durchstehen. Bitten von Zeit, ohne Zeitung zu lesen. Verloren in Gedanken, endlose Wachsamkeit. Im stillen Schweigen, doch Aufmerksamkeit vorhanden. Aufmerksamkeit vorhanden. In endloser Qual, ich muss